Abschnitt 10 aus Der Kaiser von Utopia. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Kaiser von Utopia von Paul Scheerbart, Kapitel 82 bis 90. Kapitel 82, Der Sieg. Und die Flecke verschwanden nach furchtbaren 3 Tagen und 3 Nächten. Und als sie ganz fort waren, da schrie der Kaiser mit rauer Stimme immerfort: Sieg, Sieg! Und dann faltete er die Hände und murmelte: Erhabener, ich danke dir. Und dann verließ er sein hartes Lager und richtete sich hoch auf. Kapitel 83, Der Doppelgänger. Der Herr Sebastian hatte in Schilder von der Rückkehr und von der Krankheit Philanders des Siebenten nicht eine Silbe gehört. Der Herr Sebastian pflegte nämlich im Goldenen Löwen Wochen hindurch ganz zurückgezogen zu leben und auch kein Zeitungsblatt anzusehen. So kam es, dass der Oberbürgermeister in Philanders Haar und Bart just an dem Tage wieder über den Marktplatz ging, als der Kaiser Philander gerade gesund geworden war. Die Schildbürger liefen zusammen, betasteten die Kleider des Herrn Sebastian, fassten sich an den Kopf und sahen ihren Oberbürgermeister mit so entsetzten Augen an, als wäre er ein Gespenst. Dem Herrn Sebastian wurde ganz unheimlich, aber er beschloss gleich, nicht aus der Rolle zu fallen und fragte ruhig: Was ist los, liebe Leute? Und da hörte er denn, was geschehen war. Und er musste laut auflachen. Dann sagte er ruhig: Es geschehen heute Zeichen und Wunder. Ihr sollt eben große Augen machen. Wisst ihr, was ein Geist ist? Wisst ihr, was ein Doppelgänger ist? Versammelt euch alle hier auf dem Markte und zündet Fackeln an, wenn's dunkel wird. Und wenn's dunkel geworden ist, werde ich kommen und euch eine Geschichte erzählen. Nach diesen Worten ging der Herr Sebastian in den Goldenen Löwen und schloss sich ein. Die Schildbürger taten, wie ihnen geheißen ward. Kapitel 84, Die Flucht. Endlich bin ich erlöst, murmelte der Herr Sebastian. Und dann packte er seine Papiere zusammen und machte ein kleines Paket daraus, zog seine alten Kleider an, verbrannte im Ofen den weißen Bart und die weißen Haare sehr sorgfältig und stieg, als es dunkel geworden war, mit Hilfe einer Strickleiter zum Fenster hinaus, löste die Strickleiter ab und machte das Fenster wieder so zu, als wär's von innen zugemacht, und ging davon zu der Station, die 2 Meilen hinter Schilder lag. Als er so durch die Nacht ging und die 9 Kometen am Himmel sah, wurde er ganz ernst. Dann aber sagte er: Diese einsame Zeit war mir recht heilsam. Ich habe doch viel zustande gebracht. 7 neue Maschinen. Er lächelte und ging rüstig weiter. Die Schildbürger standen auf ihrem Marktplatz und warteten bei Fackellicht. Kapitel 85, Der verschwundene Bartmann. Nun wurde festgestellt, dass der Kaiser Philander, als er auf dem Markte zu Schilder vor den Schildbürgern erschien, auch in Ulalaipu war und in Gegenwart 2 Ärzte ganz fest schlief und dabei ganz wie ein Gesunder schnarchte. Und es ließ sich somit nicht in Abrede stellen, dass der Kaiser in Schilder ein Doppelgänger war. Diese Doppelgängergeschichte wäre zu anderen Zeiten niemals so ohne weiteres geglaubt worden. Aber da sich zur selben Zeit so viele andere, wunderbare Erscheinungen zeigten, die Irrlichter, die wachsenden und explodierenden Leichen und die Kometen und der bewegliche Meeressumpf. So nahm man den Doppelgänger wie etwas Selbstverständliches hin. Es wurde nicht einmal in einer einzigen Broschüre der Versuch gemacht, die Realität des Doppelgängers in Zweifel zu ziehen. Viel mehr Verwunderung erregte das plötzliche Verschwinden des Herrn Bartmann, und man fing an, den Doppelgänger mit dem Herrn Bartmann in eine gewisse Verbindung zu bringen. Doch dachte man nicht klar darüber, da die explodierenden Leichen allen Gelehrten einfach den Kopf verwirrten. Dass der Herr Bartmann nicht aufzufinden war, erklärte der Kaiser für ganz unbegreiflich. Und er tat ganz verzweifelt darüber und schickte Boten durch das ganze Reich, die den Herrn Bartmann suchen sollten. Aber der Herr Bartmann war und blieb verschwunden. Und der Kaiser sagte sich im Stillen, dass mir die Komödie so glücken würde, das hätte ich doch nicht gedacht. Und er nahm sich fest vor, dem Staatsrate nie mehr Vorwürfe über die Maskerade zu machen. Der weiße Bart und das weiße Haupthaar gestatteten doch, Dinge in Szene zu setzen, die wirksam gemacht werden konnten. Die Verschwiegenheit der Hofbeamten erschien hierbei auch im allerbesten Lichte. Und nach diesen Erwägungen ließ der Kaiser seinen Onkel, den Oberpriester Schamavi und andere Priester rufen und erklärte ihnen Folgendes. Dass dieser Bartmann verschwunden ist, scheint mir ein großes Unglück für das Kaiserreich zu sein. Er war der Einzige, der den Kopf oben behielt, als alle in Verwirrung gerieten. Ich habe genug von dem Herrn und über ihn gelesen, dass ich wohl bitten möchte, eine vollständige Sammlung dieser Skripturen zu besitzen. Aber das bekomme ich ja schon. Soweit ich nun die Sache übersehen kann, hat alles, was er sagte, eigentlich einen religiösen Charakter. Und deshalb habe ich die Herren gebeten, herzukommen. Der Kaiser bot den Priestern gute Zigarren an, und man rauchte und plauderte dabei ganz gemütlich über den verschwundenen Herrn Bartmann. Und alle bedauerten lebhaft, dass sie den Herrn nie persönlich vor sich gesehen hätten. Nach einiger Zeit fuhr dann der Kaiser also fort. Fassen wir es kurz so. Der Herr Bartmann meinte, das Leben der gewöhnlichen Menschen bestände bloß aus Arbeiten und Genießen. Das Leben der größeren Menschen müsste aber hauptsächlich ein Weltleben miterleben sein. Das ist das, was man vor ein paar tausend Jahren im Wilden Westen ein Leben in Gott nannte. Wir sind ja nun heute nicht mehr so arrogant, uns einem Allwesen nähern zu wollen. Aber wenn wir von dem Geiste sprechen, der uns führt und den wir nur des Volkes wegen Volksgeist nennen, so denken wir da doch an einen größeren Geist, dem wir ohne weiteres ein Weltleben miterleben zugestehen. Und dass dieser Geist uns auch so weit haben möchte, wie er selbst ist, werden wir ja begreiflich finden. Demnach ist die Aufgabe, die Menschen zu einem höheren Weltleben hinzuleiten, wohl die Aufgabe des Priesterstandes. Das wurde nun von den Priestern lebhaft bejaht, und der Kaiser bat nun die Priester, im Sinne des Herrn Bartmann zu wirken und diesen so zu ersetzen. Und die Priester erklärten, dass die großen, wunderbaren Naturereignisse der letzten Zeit wohl geeignet wären, einem religiösen Leben mehr Zugänge zu verschaffen als bisher. Und diese ganze Angelegenheit wurde nun bis ins Kleinste durchgesprochen, und Schamavi drückte dem Kaiser zum Schlusse den Dank des Priesterstandes für die Förderung der religiösen Interessen in lebhaften, bewegten Worten aus. Der Kaiser konnte sich ganz fest darauf verlassen, dass alles, was er wünschte, mit peinlicher Genauigkeit ausgeführt werden würde. Der verschwundene Herr Bartmann erhielt somit für Utopia täglich, fast stündlich, eine größere Bedeutung. Der Kaiser Philander lächelte. Kapitel 86 Der Mantel und der Käseberg. Als der Herr Sebastian als Doppelgänger des Kaisers auf dem Markte von Schilda erschien, da hatten die Schildbürger gerade eine halbe Stunde vorher die Nachricht bekommen, dass der Kaiser in Ulalaipu bereits 4 Tage anwesend und dort krank geworden sei. Die explodierenden Leichen hatten alle Telegraphenlinien so in Anspruch genommen, dass nicht einmal der Tod des Moritz Wiedewitt früher bekannt geworden war. Während nun nachher die Schildbürger auf ihrem Markte standen und warteten, trafen weitere Nachrichten ein. Auch die vom Tode des alten Oberbürgermeisters Wiedewitt. Und das alles steigerte noch die Verwirrung, so dass die Schildbürger erst beim Morgengrauen wagten, in den goldenen Löwen zu dringen und dort die Türen zu den kaiserlichen Gemächern aufzubrechen. Und da fand man nun alles in schönster Ordnung. Der rote Mantel lag auf einem Divan und auf dem roten Mantel lag die rot und weiß gestreifte Kappe des Oberbürgermeisters. Die Fenster waren fest verschlossen. Das hatte der Herr Sebastian von außen mit der Strickleiter bewirkt, an der sich ein sinnreicher Mechanismus befand. Die Sache war allen unbegreiflich. Schließlich redete der Regierungssekretär Käseberg zu den Schildbürgern folgendermaßen: Meine Herren, wir wissen vom menschlichen Leben nicht viel Genaues. Wir wissen, dass das Kaiserreich Utopia östlich von Kalkutta liegt. Und damit ist bekanntlich nicht viel gesagt. Wir wissen, dass der Kaiser Philander 6 Monate hindurch unser Oberbürgermeister war. Aber das wissen wir auch nicht sehr genau. Ich glaube, wir tun gut, wenn wir annehmen, dass ein Doppelgänger des Kaisers unser Oberbürgermeister war. Und da ein Doppelgänger ein Geist ist, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn dieser Geist jetzt unsichtbar ist. Ich schlage daher vor, legen wir Mantel und Kappe im Rathause nieder und lassen wir den Geist auch fürderhin Oberbürgermeister von Schilda sein, auch wenn er unsichtbar bleiben sollte. Vielleicht wird er uns nochmals sichtbar. Wählen wir aber keinen neuen Oberbürgermeister. Wir haben 2 in einer Nacht verloren. Und man tat, wie Herr Käseberg vorgeschlagen. Kapitel 87 Der Kaiser Philander im Hintergrunde. Diejenigen, die jetzt noch an der bunten Krankheit da niederlagen, wurden jetzt sämtlich gesund. Und die Leichen derer, die an der bunten Krankheit gestorben waren, explodierten in den nächsten 3 Wochen allesamt, so dass die furchtbare Krankheit plötzlich von der Bildfläche verschwand und den anderen Lebensinteressen wieder Spielraum ließ. Da kam nun gleich die kräftige Agitation der Priester in den Vordergrund und der verschwundene Herr Bartmann wurde täglich berühmter. In der Literaturzentrale erschienen verschiedene Schriften, in denen das Benehmen des Kaisers Philander scharf getadelt wurde. Gerade in der schwersten Zeit der Verwirrung hatte sich der Kaiser in Schilda aufgehalten. Und über die Doppelgängergeschichte konnte der Kaiser auch nichts Aufklärendes sagen. Kurzum, der Kaiser kam in den Hintergrund und der Bartmann wurde immer höher gestellt und man schätzte es durchaus nicht, dass der Kaiser für den Bartmann eintrat. Das erschien allen ganz selbstverständlich. Der Kaiser lachte sehr oft, wenn er allein war. »Fehlt nur noch«, sagte er, »dass sie den verschwundenen Bartmann zum Kaiser machen wollen. Jawohl, es ist nicht so leicht, Gedankenkaiser zu werden. Besonders dann nicht, wenn man verpflichtet ist, eine sichtbare goldene Krone zu tragen.« Aber etwas verstimmt sah der Kaiser bald aus. Kapitel 88 Die Umgewandelten. Die Erfolge der priesterlichen Agitation waren in kurzer Zeit ganz großartige. Überall regte sich ein großes Interesse an dem innerlichen Leben des Menschen. Jetzt erst kam es allen zum Bewusstsein, dass viele Tausende in den letzten Monaten starben. Man zählte ungefähr 70.000 Tote. Und die Trauer im Lande machte alle anders, so dass man nur noch ernste Gesichter sah. Und so war es nur natürlich, dass die Priester überall aufmerksames Gehör fanden. Alle einfachen Vergnügungen mied man. Die Utopianer kamen sich selber ganz umgewandelt vor. Lange Wochen hindurch war's so, als könnte man sich immer noch nicht zurechtfinden. Die Naturereignisse wirkten nach. Kapitel 89: Die Kaiserin. Der Kaiser Philander zeigte auch nur noch ein ernstes und sorgenvolles Gesicht. Und die Kaiserin Cäcilie deutete dieses Gesicht ihres Gemahls ganz anders als die anderen. »Es ist dir«, sagte sie, »doch nicht so ganz recht, dass der Herr Bartmann so die Utopianer beschäftigt, nicht wahr? Weißt du, was ich immer geglaubt habe?« »Nun«, fragte der Kaiser. »Ich glaubte«, versetzte die Kaiserin, »du selbst seist der Bartmann gewesen.« Der Kaiser erschrak und sah seine Gemahlin lange an und wusste nicht recht, ob er ihr trauen sollte, und grübelte immerzu darüber und sah sie immerzu groß an. Da sprang die Frau Cäcilie auf und lachte und sagte, »Jetzt weiß ich, dass das stimmt.« Da fiel der Herr Philander darauf hinein und gab alles zu. Aber da wurde die Frau Cäcilie sehr unruhig und fragte leise, »Wer weiß es denn noch?« »Es wissen das«, versetzte der Herr Philander, »nur noch die Herren Haberland und Sebastian.« »Werden die«, fragte Frau Cäcilie, »auch schweigen?« »Wenn du nur schweigst«, antwortete darauf ihr Gemahl. »Ich schweige«, sagte Frau Cäcilie. Und dann erzählte der Philander seiner Frau alle seine Abenteuer ganz genau. Und die Kaiserin musste oft so lachen, dass ihr die Tränen über die Backen rollten. Kapitel 90: Der Orkan an der Sturmküste. Der Meeressumpf an der Sturmküste war noch immer nicht zur Ruhe gekommen. Die Schlammmassen wälzten sich und rumorten ohne Unterlass. Nur die Irrlichter zeigten sich nicht mehr. Da brach abermals ein furchtbarer Orkan über dem Meeressumpfe los, und aus dem Sumpfe schlugen plötzlich abermals ganz hohe Flammen heraus und lösten sich von der Erde los und wirbelten hoch in die Lüfte hinauf. Es sah schrecklich aus. Die Gelehrten vergaßen bei diesem neuen Ausbruch des unterseeischen Vulkans die fotografischen Apparate und starrten wie abwesend das neue Wunder an und fürchteten, dass jetzt abermals jene entsetzliche bunte Krankheit kommen würde. Dann aber gab's einen ohrenzerreißenden Lärm, und der ganze Meeressumpf sank in die Tiefe, so dass ein meilengroßes Loch entstand, in das nun die Meeresmassen poldernd hineinstürzten. Dass die Granitfelsen der Sturmküste bei dieser Erschütterung stehen blieben, kam allen als das größte Wunder vor. Und von dem tiefen Loch wurden so viele Meeresmassen aufgesogen, dass das Meer an allen Küsten zurücktrat und sich viele neue Inseln bildeten. Ende von Abschnitt 10.